Hi guys and good morning. Hallo Leute und guten Morgen. It is a good life. Es ist ein gutes Leben. It's a good day to be alive. Und es ist ein guter Tag, um am Leben zu Because sein. God is doing amazing things in this world. Weil Gott wunderbare Dinge auf dieser Welt tut. I've been thinking today, what are we going to do now? Ich habe heute darüber nachgedacht, was wir tun werden. Like what kind of devotional? Also was für eine Art von Andacht. And we're going to do a series about the Father. Und wir werden eine Serie über den Vater machen. Do you know, I've learned so many things in my Christian life. Wisst ihr, ich habe so viele Dinge gelernt in meinem christlichen And I've Leben. Learned something that in my own life I experienced this too. Und ich habe etwas gelernt, das ich in meinem eigenen Leben erfahren habe. That for most Christians it's easier to relate to Jesus than it is to God as the Father. Dass es für die meisten Christen einfacher ist, mit Jesus in Beziehung zu treten, als mit Gott dem Vater. Because Jesus is our Savior, he's our lover, he laid his life down for us. Weil Jesus ist unser Liebhaber, er ist unser Retter, er hat sein Leben für uns hingegeben. And we've never had a Savior, a lover, who's actually hurt us. Und wir hatten noch nie einen Retter, einen Liebhaber, der uns verletzte. But we've all been hurt by our Father. Aber wir wurden alle schon von unserem Vater verletzt. I, as a father, I've hurt my children. Ich als Vater habe meine Kinder verletzt. That's just how life is. Das ist, wie das Leben ist. We live in a sinful world with sinful people. Wir leben in einer sündigen Welt mit sündhaften Personen. So when we talk about God the Father, we have to understand. So wenn wir über Gott den Vater reden, müssen wir verstehen, that we filter everything we think about God through our heart. Dass wir alles, was wir über Gott denken oder ihn sehen, durch unsere Herzen filtern. So if we have the wrong idea of what a father truly is, das heißt, wenn wir die falsche Vorstellung haben über was ein Vater wirklich ist, we will approach God the Father in a wrong way. Dann werden wir uns auch Gott dem Vater auf eine falsche Art und Weise nähern. Und da gibt es noch ein Problem. Many people get their idea from God or their idea about God from the Old Covenant and the Old Testament. Viele Leute haben diese Vorstellung von Gott vom Alten Testament. That's very serious. Und das ist sehr ernst. But Reinhard, is there God in the Old Covenant a different God than the New Covenant? Aber Reinhard, ist der Gott vom Alten Testament ein anderer Gott als vom Neuen Testament? No. Nein. There's only one God. Da gibt es nur einen Gott. God's always been good. Und Gott war schon immer gut. I can prove to you from many scriptures that in the old covenant God was an amazingly wonderful and kind God. Ich kann euch von vielen Schriftstellen her beweisen, dass Gott schon immer ein wunderbar gütiger guter Gott war. The problem is religion has twisted the image of God. Das Problem ist, dass die Religion das Bild Gottes verdreht hat. We didn't read the Bible through the lenses of the new covenant. Und wir haben die Bibel nicht durch die Brille des neuen Bundes gelesen. See the good God in the Old Testament. Und so können wir im Alten Testament diesen guten not Gott nicht he's sehen. Not there, because we haven't learned to read it right. Und nicht, weil er nicht da ist, sondern wir haben nicht gelernt, es richtig zu lesen. This is one of the big reasons why Jesus came. Und das ist einer der Hauptgründe, wieso Jesus gekommen ist. Do not make the mistake that you think that Jesus only came for one reason. Mach nicht diesen Fehler zu glauben, dass Jesus nur für einen Grund kam. Jesus just came to save us. Ah, Jesus ist doch nur gekommen, um uns zu erretten. Nein. Jesus did come to save us, but not only to save us. Jesus kam, um uns zu erretten, aber nicht nur. The Bible says that Jesus also came to destroy the works of the devil. Die Bibel sagt, dass Jesus auch gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1 John 3:8. Wir sehen das im 1. Johannes 3:8. Also told us very clearly that Jesus came to reveal us the Father. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass Jesus gekommen ist, um uns den Vater zu offenbaren. So if you don't see it in Jesus, it's not in God. Also was du nicht in Jesus siehst, ist nicht in Gott. Remember that. Erinnert euch an das. All the goodness that you see in Jesus is exactly how good God is. All die Güte, die ihr in Jesus seht, ist genauso wie Gott der Vater ist. And this is what's so messed with the Pharisees. Und das ist, was die Pharisäer so gestresst hat. That Jesus didn't only talk about God, but he kept talking about the Father. Dass Jesus nicht nur über Gott sprach, sondern Gott der Vater. And the way he talked about the Father was so incredibly beautiful and intimate. Und die Art und Weise, wie er über Gott den Vater sprach, war so intim und nahbar. For the Jewish people at those times, that was a heresy. Und für die Juden dieser Zeit war das Gotteslästerung. God was holy, perfect, but distant. Und Gott war heilig, perfekt, aber distant. You had to approach him with a very, very reverent attitude. Man musste ihn mit einer sehr ehrfürchtigen Haltung begegnen. The fear of God was completely misunderstood. Die Gottesfurcht wurde komplett missverstanden. So one of the first things that Jesus talks about, he talks about God as a father. Also einer der ersten Dinge, die Jesus ansprach, war, dass Gott der Vater ist. He says in Matthew 6, when you pray, pray like this, our Father who is in heaven. Er sagt in Matthäus 6, wenn ihr betet, dann betet wie folgt: Vater unser im Himmel. This was very offensive to the Jews. Das war sehr anstößig für die Juden. Und noch anstößiger für die Pharisäer. And this religious attitude still hinders many people to really relate to God. Und diese religiöse Haltung hindert immer heute noch viele Leute, sich Gott richtig zu nähern. So I'm going to do a series about God, our Father. Und deshalb möchte ich eine Serie machen über Gott, unser Vater. Und wie wir ihm begegnen können und ihm nähern können. Und ich glaube, diese Serie wird dich freisetzen. And it will be very powerful. Und dass sie sehr kraftvoll sein wird. So I'm going to finish with a little story in the first session. Und ich möchte diesen ersten Tag mit einer kleinen Geschichte beenden. I was at a special place last year. Ich war letztes Jahr an einem speziellen Ort. And asked me if he can bring a friend of his so that I could talk to him. Und ein Freund fragte mich, ob er einen Freund mitbringen darf, damit ich mit ihm reden könne. The man was quite famous. Es war ein Mann, der ziemlich berühmt war. In his own world. In seiner eigenen Welt, Umgebung. And he was a Christian. Und er war ein Christ. And as he came in, I quickly realized that he was a very offended Christian. Und als er da so hereinkam, habe ich sofort gemerkt, dass er ein Christ war, der schon sehr viel Anstoß genommen hat. Offended at people like me. Und er war verletzt von Leuten wie mich. Not at me, because he never met me. Also nicht von mir persönlich, da er mich ja noch nie getroffen hat, aber von Leuten wie mir. People who don't treat God reverently, what he thought needs to be reverently. Und von Leuten wie mir, die Gott nicht ehrfürchtig genug begegnen, so wie er sich das vorstellte. He said to me, you can't just talk to God any way you want and anywhere you want. Und er sagte zu mir, du kannst nicht einfach so und überall, wo du willst, mit Gott reden. Du musst an einen bestimmten Ort gehen, eine bestimmte Haltung einnehmen, alles muss ruhig sein, du musst auf deine Knie gehen. Very specific reverent words. Und du musst besonders andächtige und ehrfürchtige Wörter verwenden. I don't think so. Und ich sagte, well, das glaube ich nicht. Dad. Er ist mein Vater. He said, he's the holy God. Und er sagte, er ist ein heiliger Gott. Do you have children? Ich fragte ihn, hast du Kinder? And he happened to have a little boy, I think 4 years old, that he was very passionate about. Und er hatte in der Tat einen kleinen Jungen von 4 Jahren, von dem er sehr begeistert war. I said to him, ich sagte ihm, how would you feel if your son would only approach you like this? Ich fragte ihn, wie würdest du dich fühlen, wenn dir dein Sohn auf folgende Art und Weise begegnen würde? Reverend and amazing father. Mein geliebter, ehrfürchtiger, wunderbarer Vater. I would like to approach you and bring a request before you. Ich würde mich gerne Ihnen nähern und eine Frage stellen. I feel hunger in my stomach. Ich fühle Hunger in meinem Magen. Would you be kind and gracious enough to provide food for me, please? Könnten Sie bitte so lieb und gnadenvoll sein, um mir Nahrung zur Verfügung stellen? I said, does your son respect you? Dann fragte ich ihn, respektiert dich dein Sohn? Er sagte, ja. I said, when he's hungry, what does he do? Und dann fragte ich, wenn er Hunger hat, was macht er dann? He grab you by your pants leg and say, Dad, Dad, Dad, I'm hungry, I want a sandwich. Zupft er dich nicht bei der Hose und sagt, Daddy, Daddy, ich bin hungrig, ich möchte ein Sandwich. Says, und er sagte, ja. You offended. Und ich fragte ihn, und dann bist du gekränkt? He said, no. Und er sagte, nein. And you know what? Suddenly he had this revelation that he was caught in a prison of religion. Und wisst ihr was? Auf einmal hat er diese Offenbarung, dass er in einem Gefängnis der Religion gefangen war. I like that guy so much. Und ich mag diesen Mann so sehr. And I desire deeply that he will walk out of this prison completely. Und ich wünsche mir von Herzen, dass er komplett aus diesem Gefängnis herauskommen kann. Tomorrow we talk more. Und morgen werden wir mehr darüber reden.